Godot kommt gleich, Leben in der Warteschleife von Andreas Mein. Einer wartet immer in Wartezimmern, in Warteschleifen im weltweiten Wartenetz www. Im folgenden Feature über die Facetten des Wartens erleben Sie mehr als nur eine musikalische Warteschleife. Wir bitten Sie noch um einen kleinen Moment Geduld. Nee, ich kann überhaupt nicht gut warten. Ich bin total ungeduldig. Manchmal kann ich warten ohne Probleme und manchmal macht es mich nervös. Nikita Boss, s'il vous plaît. Ich denke, das ist eine der großen Menschheitsträume, dass man nicht wartet. Heute Morgen sollte bei mir der Installateur kommen. Fangen wir es anders an. Im Mittelalter glaubten die Menschen, irgendwann kommt der Messias. So ähnlich ist es bei mir mit dem Installateur. Ich glaube, dass er kommt. Aber wann? Ich persönlich glaube, dass der Messias vor ihm eintreffen wird. Godot kommt gleich. Leben in der Warteschleife von Andreas Mein. Erwarten ist ein transitives Verb. Es hat ein Objekt nach sich. Warten ist intransitiv. Dieser grammatische Unterschied sagt fast schon alles. Erwartung ist ein Gerichtetsein auf ein Ziel. Warten dagegen das zuständliche Verhalten, zu dem man verurteilt ist, als Gebanntsein in einem noch nicht. Mit Erwartung verbindet sich ein richtungsbestimmtes Streben, gewissermaßen ein Zug nach vorn. Mit dem Warten ein Verharren. Nicht von der Stelle kommen. Aktivisch, ja prozesshaft, mutet daher die Erwartung an. Passivisch, rein situativ, das Warten. Vielfach ist in der Erwartung ein Warten, im Warten eine Erwartung enthalten. Man muss warten, wenn man etwas erwartet. Und das Warten wiederum ist, in präpositionaler Ergänzung, ein Warten auf etwas. Lothar Pikulik, Germanist. Warten auf den Klempner. Völliges Ausgeliefertsein. Im Supermarkt dagegen hat jeder die Chance, taktisch klug die schnellste Schlange zu erwischen. Vorausgesetzt, da ist nicht ein Kohlkopf im Einkaufswagen, der noch ausgewogen werden muss. Und zum Beispiel die Sache mit den Warteschlangen im Supermarkt. Warum stehen wir bei zwei gleich langen Warteschlangen immer ausnahmslos an der langsameren an? Obwohl doch die Wahrscheinlichkeit genau 50 zu 50 ist, dass wir auch mal die schnellere erwischen könnten. Diese ganzen furchtbaren Sachen lassen sich jetzt mit Murphys Gesetz endlich beweisen. Ja, vor allen Dingen, weil ich immer in der längsten stehe. Immer. Also, landet immer, das ist ja Murphys Law oder so, ich weiß es nicht. Vor mir geht dann entweder die Kassenrolle zu Ende oder irgendjemand unterhält sich. Also hier im Supermarkt ist dann auch so eine Kassiererin, die fängt dann auch immer mit den Leuten an zu quasseln und dann denke ich, ich will doch jetzt los und das muss doch jetzt nicht sein und das ist nicht so wichtig. Also das ist schon immer grässlich, ja. Das ödet mich wirklich an. Wenn Leute deutlich machen, dass sie nicht die Zeit haben, um an dieser Supermarktkasse zu warten, dann sollen sie von mir aus Gott weiß wo kaufen, wo es dreimal so teuer ist und wo sie schneller bedient werden. Aber meines Erachtens ist das für mich der stärkste Ausdruck, dass die Leute hinterher nichts zu tun haben, dass sie nicht wissen, was sie mit der Zeit machen könnten, die sie im Supermarkt einsparen würden. Und da gibt es Wartezeiten, die finde ich eigentlich gar nicht so tragisch. Also in der Migro, also das ist eine Supermarktkette in der Schweiz, an der Kasse zu stehen, das kann zwischendurch ganz amüsant sein, die anderen Leute zu beobachten. Also die vielleicht eben, die haben es eilig und die sind dann gestresst. Da kann ich mich amüsieren, erkenne mich aber auch, wenn ich dann gestresst bin, ja, so bin ich eigentlich zeitweise auch. Hier saß ich, wartend, wartend. doch auf nichts. Jenseits von Gut und Böse. Bald des Lichts genießend, bald des Schattens. Ganz nur Spiel, ganz See, ganz Mittag. Ganz Zeit ohne Ziel. Da plötzlich, Freundin, wurde 1:2. Und Zarathustra ging an mir vorbei. Friedrich Nietzsche. Wo kommen die Einfälle her? Wann setzt der kreative Prozess ein? Die Word-Datei zu dieser Sendung heißt Warten. Ich starre auf den Monitor, lese immer nur Warten, Warten, Warten. Lässt er sich erzwingen oder muss er erwartet werden, der Einfall? Zum Beispiel war ich in Amsterdam vor dem Van Gogh-Museum, stand in der Schlange, vor der Kasse. Da war vor mir ein Vater mit einem Sohn, der hatte so einen Luftballon mit so einem Luftballondraht und der hat den abgefummelt und hat den Draht seinem Vater in die Hand gelegt. Und dann hat er angefangen, aus der Langeweile der Wartesituation heraus diesen Draht zu verformen. Und daraus ist so ein Drahtknäuel geworden, was eine gewisse Schönheit in sich trägt. Und das habe ich dann aufgehoben, als er es kurz vor dem Kassenhäuschen einfach auf den Boden achtlos geschmissen hat. Nicht immer ist nichtstuerisches Tun bloß unersprießlich. Warten kann sehr erfinderisch sein. Und ohne dieses Verhalten sind die Künste, die Wissenschaften nicht denkbar. Erkenntnisse und Gestaltungen brauchen Zeit und wollen reifen. Kultur ist weitgehend dem fruchtbaren Einfall zu verdanken. Dieser aber ist dem hold, der sich wie der Angler verhält, untätig tätig auf das Anbeißen des Fisches wartend. Der Germanist. Was wir machen müssten, ist eine Vielfalt von Zeitformen leben. Das heißt, wir müssten die Fähigkeit haben, uns manchmal an der Natur zu orientieren, manchmal an unserem eigenen Rhythmus, wir sind ja auch Natur, und manchmal eben auch an der Uhrzeit, klar, an unterschiedlichen Zeitformen. Und dann würden wir zum Beispiel nicht mehr Pausen diskriminieren, wir würden nicht mehr diskriminieren, wenn sich etwas wiederholt, wir würden das Warten nicht nur für negativ halten, sondern das gibt Negatives und ein positives Warten. Meint der Zeitforscher Karl-Heinz Geißler. Ein durch und durch gelassener Mann, der das Warten kultiviert hat. Dort aber, wo Deutschland am modernsten zu sein scheint, am Potsdamer Platz in Berlin, dort rast der Zug der Zeit, besser der Bus in eine andere Richtung. Hier hat die Firma Wall AG den Berliner Verkehrsbetrieben eine Bushaltestelle hingestellt, die sie selbst als das erste intelligente Wartehäuschen der Welt bezeichnet. Hier wird scheinbar nicht mehr gewartet, sondern gesurft und gemailt. Alles kostenlos. Auf die Gefahr hin, dass der Wartende darüber den Bus verpasst. Am sogenannten E-Info-Terminal können auch Stadtinformationen abgerufen werden. Dirk Zeigert von der Wall AG. Sie haben damit die Möglichkeit, wirklich ganz schnell hier irgendwelche Restaurants zu bekommen. In welchem Restaurant sind wir jetzt? Jetzt sind wir gerade im Operpalais unter den Linden. Sie sehen, wir gehen rein. Es wird gerade ein üppiges Mahl aufgetragen. Noch ein Test. Versuchen wir mal, Karten vorzubestellen an der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Ich hoffe, dass wir die Volksbühne schon drin haben. Es dürfte unter Kultur zu finden sein. Sie sehen, es ist noch kein Theater drin. Sie können in der Deutschen Oper Berlin etwas bekommen, sagen wir mal. Jedes dieser intelligenten Wartehäuschen kostet 40.000 Mark. Die Wall AG will den Berlinern 500 Stück zur Verfügung stellen. Die Firma kann im Gegenzug die Werbeflächen vermieten. Das Wartehäuschen und seine Terminals werden mit Solarzellen auf dem Dach betrieben. Vor dem Centre Pompidou, dem Reichstag oder den Vatikanischen Museen wirken Schlangen relativ entspannt. Hier gehört das Warten fast zum Ritual. In Warteschlangen beim Kartenvorverkauf für bestimmte Karnevalssitzungen wird regelrecht gefeiert. Eine Mischung aus Campingplatz und Volksfeststimmung. Warten ist nicht gleich warten. Vor knapp einem Jahr, im Mai 2000. Die Sonne scheint. Endlich mal Muße, um nachzudenken übers Warten. Ein halber Tag im Straßencafé mit einem kleinen Buch. Titel: Einer wartet immer. Die Autorin nennt sich Emma Godot. Ein Pseudonym natürlich. Ein bisschen blutleer, das Bändchen. Dann noch Anruf im Aufbauverlag. Nein, die Autorin wolle anonym bleiben. Keine Interviews. Der Spiegel habe es auch schon versucht. Da sei nichts zu machen. Ärgerlich. Aber kein Warten auf Emma Godot. Also es gibt Wartezeiten, die finde ich fürchterlich. Beispielsweise im Sommer, als ich auf das Flugzeug warten musste, am Flughafen Kloten. Und ich fliege zwar gerne, ich habe total Schiss davor, aber ich finde Fliegen schön. Und wenn mir dann Flug offeriert wird, dann greife ich schon zu, finde ich toll, ja. Aber dann warte ich 5 Stunden am Flughafen Kloten, weil das Flugzeug kaputt ist, auf den Anschlussflug bzw. auf den Flug. Und ich finde die Wartezeit unmöglich. Das sind für mich 5 totgeschlagene Stunden. Also ich hatte zwar schon ein Buch dabei, aber am Flughafen lesen, ich weiß nicht, im Zug kann ich gut lesen, am Flughafen geht das nicht. Vielleicht ist es eine Gewohnheitsfrage. Aber da habe ich wirklich, das waren 5 absolut mühsame Stunden. Also auf Flughäfen warte ich ganz, ganz gerne. Flughäfen sind Orte, auf denen sich Warten multipliziert. Wenn in Frankfurt vielleicht pro Tag 60.000 bis 150.000 Leute umgeschlagen werden, dann kommt da Warten aus Asien mit Warten aus Russland zusammen. Dann kommt da Warten eines Geschäftsmanns mit Warten eines Rucksacktouristen zusammen. Da wartet auf einmal die Welt in ganz unterschiedlichen Kapriolen. Warten hat ja was mit anderen Menschen oft auch zu tun. Und ich bin dann sauer, dass die mich warten lassen. Und das kann ich nicht leiden. Warte mal, du, warte doch mal kurz. Warten zwischenmenschlich. Also, ich gehe zur Bahn, um meine Lebensgefährtin abzuholen. Die Bundesbahn ist auch nicht mehr die pünktlichste, sie hat den Anschluss nicht geschafft. Sie kommt mit der nächsten S-Bahn. Es ist Wochenende und ich habe eine halbe Stunde Zeit. Diese halbe Stunde genieße ich, das muss man üben übrigens, was ich sonst nicht täte, in dieser halben Stunde einen kleinen Gang ums Viertel zu machen und um mich sozusagen in meiner unmittelbarsten Nachbarschaft ganz ruhig und offenen Auges umzusehen. Also das kann man einüben. Wenn ich zu Hause zum Beispiel sitze und weiß, ich um Punkt soll irgendjemand kommen und dann kommt er nicht, dann kann ich auch nichts anfangen. Ich kann mich dann nicht gut hinsetzen und jetzt nehme ich dann doch noch mal ein Buch oder fange noch mal an, Zeitung zu lesen. Und das ärgert mich dann total, weil es einfach so verdusselte Zeit ist. Noch schlimmer, wenn das Warten auf einen Menschen umschlägt in angstvolle Erwartung. Das kann zur Qual werden. Wenn ich weiß, dass mich jemand besucht oder wenn mir jemand Nahestehendes unterwegs ist, dann bin ich schon ziemlich kribbelig und habe schon manchmal auch Angst, dass derjenige nicht ankommt. Da ist Warterei dann schon auch sehr aufregend und auch nervenzerreißend. So. Was mir zum Beispiel auch unangenehm ist oder war eine Zeit lang in meiner Partnerschaft, wenn dann mein Freund gesagt hat, er kommt so und so viel Uhr nach Hause. Da war es aber so eine Krisensituation. Und er kam nicht. Das ist genau der Moment, wo man wartet und denkt, ach Gott, gehst du ins Bett? Und dann gehst du ins Bett und kannst nicht mehr schlafen und wartest. Und schläfst vielleicht ein, wachst aber nach 10 Minuten wieder auf. Also so, das ist eine ganz unerträgliche Situation des Wartens, ja. Wir wollten gleich nach der Silberhochzeit zum Flughafen gehen. Last-Minute-Flug in die Sonne, deine Worte. Und jetzt sitze ich wieder hier seit Tagen und warte. Ja, das Leben geht eben nicht immer gerade Wege, weißt du. Wenn Hunger nicht dazwischen gekommen wäre, dann wären wir jetzt in der Sonne, ja? Wir würden uns lieb haben. Komm. So wie man dem anderen Menschen das Seine einräumt, das schafft nur die Kunst und das Vermögen des Wartens. Solange man ihm das Seine einräumt, dass seine Seele warm werden kann, dass er sich innerlich auf etwas einstellt, dann ergibt sich etwas. Dann entsteht etwas. Es gehört Geduld dazu. Es gehört, wer Kinder hat, weiß das. Also alles Menschliche, glaube ich, ist mit dem Warten identisch. Und umgekehrt, mit dem Warten können identisch. Und umgekehrt sind alle großen terroristischen Entwicklungen der Neuzeit eine Form der Ungeduld. Es ist schon ein Skandal mit diesen Wartezeiten, was? Hier im Skilift. Ja, Wir bekommen das Schnitzel, bitte. Bitte. Und die Salatplatte. In Seisenbach habe ich mal 1,5 Stunden gewartet auf einen Zigeunerschnitzel. Und am allerringsten, dass ich auf was gewartet habe, das war in dem Rhodos. Ich habe es persönlich ganz leicht, und zwar deswegen, weil ich einen extrem, muss ich unterstreichen, einen extrem ungeduldigen Vater hatte, gegen den ich in gehöriger Weise ödipal natürlich revoltiert habe. Und bei ihm war es so, ich glaube, er hat 4 Minuten, schätze ich mal, oder 3 Minuten auf die Bedienung durch den Ober gewartet. Und wenn das dann nicht passierte, stand er auf und ging raus, kommentarlos. Als Sohn zockeln sie dann doof hinterher. Ich sitze mit der größten Ruhe im Lokal und warte, bis ich bedient werde. Und sage mir beispielsweise, dies wird dem Hunger und Appetit zugutekommen. Leben in der Warteschleife. Es beginnt in der Kindheit. Warten aufs Christkind, auf den Geburtstag. Aber auch die Panik. Wann kommt Vater endlich von der Arbeit? Warten für mich als Kind bedeutet auch die Erinnerung daran, dass ich als 4- oder 5-Jähriger relativ lange mal im Krankenhaus war, 6 oder 7 Wochen im Krankenhaus gelegen habe, zu einer Zeit, wo es noch nicht so selbstverständlich war, dass Eltern den ganzen Tag irgendwie zum Kind konnten oder ähnliches. Und es war, glaube ich, eine Besuchszeit von 1 Stunde am Tag. Das heißt, ich habe lange im Krankenhaus gelegen. Meine Mutter konnte mich einmal am Tag 1 Stunde besuchen. Und ich kenne nicht nur aus den Schilderungen meiner Eltern, sondern auch aus meiner eigenen Erinnerung heraus die Situation, dass ich am Gitter des Bettes gestanden habe und gewartet habe, dass ich geguckt habe und gewartet habe, wann kommt denn wer? Bitte warten Sie. Und dann gibt es eine Art von Warten, die mag ich überhaupt nicht. Das sind diese Warteschleifen am Telefon. Weil erstmal kostet das was, in dem Moment auch zu warten, ja. Und dann ist es völlig unkommunikativ, weil man hat dann irgendwie so, naja, eben diese schrecklichen Melodien dann im Ohr, ja, so kleine Nachtmusik oder was dann immer so abgespielt wird. Und das mag ich überhaupt nicht. Da kriege ich auch Wutanfälle. Please hold the line. Please hold the line. Also das müssen Sie schon wiederholen, da müssen Sie ein bisschen Nachtmusik mal zwischendrudeln. Also was wie ein Horror-Vakui erzeugt, ist die Pause. Ich erinnere mich noch, ich bin alt genug, an die Zeiten, als man Rundfunk hörte und der norddeutsche Rundfunk längere Zeit mit Pausenzeichen füllte. Da gibt's nicht mehr. Wir leben in einer Zeit des abgeschafften Pausenzeichens. Denn man hat eben Angst, dass wenn auch nur irgendein Sender eine kurze Pause einlegt, dass die Leute sofort rübersappen oder zum nächsten rüberzwitschen. Doch wer kann das ertragen? Solch ein Pausenzeichen. Ja, einen Moment mal bitte. Katastrophe. Warteschleifen sind ja meistens mit schlechter Musik. Ne? Und das sind ja irgendwelche Plastik, Pur Elise oder sowas. Ne? Irgendwie, das ist ja ganz grässlich. Bitte warten Sie. Please hold the line. Hallo? Im ersten Moment kann man manchmal vielleicht noch lachen, ob dieser Grässlichkeit, aber wenn man dann halt da hängt, ist es nervig. Und man weiß ja auch wiederum nicht, wann geht der jetzt dran und so, dass man vielleicht noch irgendwas anderes machen kann. Ne? Eigentlich müsste ich im Internet recherchieren, in Sachen Telefonwarteschleifen. Aber ich bin offline, neuer Rechner, nichts geht mehr. Um endlich wieder drin zu sein, hänge ich in Warteschleifen. Stunden meines Lebens. Und dafür, dass mir Zeit geraubt wird, darf ich auch noch zahlen. Sie befinden sich in der 3. Position der Warteschlange. Musik 1-2 Minuten lang. Oder 3? Sie befinden sich in der 2. Position der Warteschlange. Musik. Ich stoppe die Zeit. 1:32. Sie befinden sich in der 1. Position der Warteschlange. Sie werden gleich mit einem Supporter verbunden. Der schickt mich dann zur nächsten Hotline. Ich bin urlaubsreif. Wir bitten Sie noch um einen kleinen Moment Geduld. Wir brauchten vor 20 Jahren die Präsenz, zu Hause zu sein, um telefonisch erreichbar zu sein. Seit 10 Jahren haben wir Anrufbeantworter und seit einigen Jahren hat jeder ein Handy. Das heißt, wir sind theoretisch immer zu erreichen und müssen auf einen Anruf nicht mehr warten. Und ich muss auch nicht darauf warten, dass jemand, den ich anrufen möchte, zu Hause ist und von mir kontaktiert werden kann, sondern ich kann ihn überall erreichen. Ich muss also entsprechend nicht mehr warten. Diese 3 bis 10 Sekunden, die es läutet, die mir die Unsicherheit lassen, geht der andere jetzt dran oder springt seine Mailbox an, sind aber eine Zeit, die zur Ewigkeit werden. Bei Anrufbeantwortern, wenn einer so ewig lang so drauf spricht und man wartet einfach nur darauf, dass man jetzt seinen Spruch loswerden kann, das geht ja auch nicht, ne? Dann ist da jemand, der meinetwegen mir erst ein Stück vorspielen will oder ein Gedicht vorlesen will oder mir noch erzählt, dass auch die Katze nicht im Haus ist und das hörst du dann vielleicht zum 5. Mal und das ist nervig. Hassen es zu warten. Und zugleich stürzen wir uns hinein. Die Zahl der Internetnutzer wächst und sie lassen es duldsam über sich ergehen, dass komplizierte Java-Programme und zappelnde Werbebanner zum permanenten Netzstau führen. Und zugleich gilt, kein Lustgewinn im Netz ohne Warten. Maria Benning arbeitet bei der Computerfachzeitschrift CT. Vom multimedialen künstlerischen Aspekt aus gesehen, sind fast alle Installationen mit Wartezeiten verbunden. Alles, was Bilder hat, ist ja vom Übertragungsaspekt her böse, weil es eben Zeit braucht und sich langsamer überträgt in der Regel. Und deshalb sind alle vollkommen nüchternen Seiten ganz schnell präsent, aber die sind natürlich auch langweilig. Wenn alle gleichzeitig unterwegs sind auf dem Datenhighway, verstopfen die Datenleitungen und das Netz geht in die Knie, genau wie auf der Autobahn. Verkehrskollaps. Starren auf den Monitor. Die Sanduhr läuft im weltweiten Wartenetz. Da lädt sich die Seite und irgendwann findet man dann schon bedeutend, was man sieht, nur weil man so lange darauf gewartet hat. Es kann nicht banal sein, so lange hat man jetzt darauf gewartet, das kann schon gar nicht mehr banal sein. Und darum beachtet man die Inhalte dann vielleicht auch, indem man da so lange drauf gewartet hat. Doch das Warten am Computer kann auch rasend machen. Ich sitze vor dem Computer, ich werde aggressiv gegen diesen Computer, ich haue mit den Fingern auf den Tisch und denke mir, wieso kann das heute in unserer Zeit noch 10 Sekunden dauern? Wieso muss das heute unbedingt 10 Sekunden dauern? Wieso kann das nicht zack da sein? Eine mögliche Erklärung? Der Rechner, genau wie auch das Internet, sie versprechen schnell zu sein. Das Medium suggeriert uns, jetzt brauchst du auf nichts mehr warten. Du hast per Knopfdruck, kommt alles ins Haus, per Knopfdruck, alles dauert nur noch ein Mausklick lang. Und der nächste Anbieter, wenn der nicht klappt, ist auch nur ein Mausklick entfernt. Und alles, glaube ich, dauert nur noch ein Mausklick lang. Und die Enttäuschung, dass das dann nicht so ist, obwohl es immer noch schnell ist im Vergleich zu dem, dass man zu Fuß irgendwas erledigen muss oder einen Brief per Bote überstellt oder so. Die Enttäuschung aber, dass es nicht so schnell ist, wie es zu sein verspricht, das macht einen, glaube ich, kribbelig. Ich drücke die Maus. Jemand warten lassen ist eine autoritäre Geste. Und ich finde, das sollte man im Internet nicht übermäßig ausspielen, weil es eigentlich ein basisdemokratisches Medium sein will, was alle beteiligen will und eine große Plattform sein will, wo jedermann dran teilnehmen soll. Warten lassen. Eine autoritäre Geste. Nicht nur im Netz. Ein Punkt, der allzu oft übersehen wird in all jenen angesagten Zeitbüchern und Zeitseminaren. Dort ist die Tendenz zu beobachten, dass Warten verherrlicht wird, quasi als Antithese zur rasanten Beschleunigung unserer Wirklichkeit, als Entschleunigungsprogramm. Wobei aber außer Acht gelassen wird, dass es immer die Mächtigeren sind, die die weniger Mächtigen warten lassen. Für denjenigen jedoch, der warten lässt, scheint es kein Wort zu geben. Ärzte lassen ihre Patienten stundenlang in Wartezimmern sitzen. Kommt ein Privatpatient, geht meist alles viel, viel schneller. Chefs lassen warten, Behörden lassen warten. Irgendwann ist der Wartende weichgekocht. Manchmal geht es beim Warten ums nackte Überleben, wenn Staaten Menschen in Not warten lassen. Der Raum war unendlich armselig. Er glich den Baracken der Emigranten. Es war dieser Saal erfüllt von einem Gewimmel von Menschen. Nicht nur die Menschen unserer kümmerlichen deutschen Emigration waren darin, sondern alle Zeitgenossen Sepp Trautweins. Sie hockten da, auf zerlumpten Bündeln und Koffern, mit sinnlos zusammengerafftem Hausrat. Sie hockten und bewegten sich gleichzeitig. Sie waren aufgeregt und resigniert in einem. Es war Nacht, denn es brannte ja das kalkige Licht. Es war aber auch Tag. Es war Sommer und es war Winter. Man wartete schon so lange, dass es keine Jahreszeiten mehr gab und keinen Unterschied mehr zwischen Tag und Nacht. Es war ein Wartesaal und gleichzeitig ein Gefängnis. Klingeln schrillten, Signale gellten, Lokomotiven pfiffen, Lautsprecher klangen, Züge wurden aufgerufen. Aber die Züge, auf welche diese Menschen warteten, wurden nicht ausgerufen. Leon Feuchtwanger, Exil. Mitten im November, Spätherbst mit viel Sonne. Ich sitze draußen, warte auf den Milchkaffee. Schwarzauer, Kastanienallee, Prenzlauer Berg. Da muss man lange warten. Der Redakteur erwartet ein Exposé. Langsam müssen ein paar handfeste Ideen kommen. Ich reiße die Folie eines Buches ab, schlage es auf. Der Roman beginnt mit den Worten: Wir waren im Wartestand. Wir warteten seit unserer Geburt. DDR-Geschichten. Also, als die Wende war und man sich 100 Mark abholen konnte an der Bank, ne? Als DDR-Bürger, Begrüßungsgeld, war zwar absurd, und ja, hatte auch was Erniedrigendes oder so, aber natürlich wollte ich trotzdem das Geld haben und musste mich da irgendwie einreihen in diese Schlangen und habe mein Kind mitgenommen und mit dem Kind dann sozusagen mich nach vorne geschmuggelt, weil wenn man dadurch mit einem Baby auf dem Arm gute Chancen hatte, eher ranzukommen, ne? Ja, vielleicht macht die Bank gleich zu und ich stehe draußen, muss morgen nochmal kommen oder so eine Geschichte, ne? Also was zu verpassen, da habe ich das Warten überhaupt nicht ausgehalten. Und so von wegen, kommst du heute nicht, kommst du morgen, ging gar nicht, ne? Wenn Bürger der BRD sich den Grenzübergängen zur DDR näherten, dann stieg die Spannung von Minute zu Minute. Werden wir komplett auseinandergenommen? Darf die Urlaubslektüre einreisen? Und dann, angekommen, wartete die alte Großmutter auf den Klodeckel, der seit Monaten nicht zu bekommen war. Und die Tanten eilten in die Stadt, um sich einzureihen in die Schlangen. Denn es gab Tomaten, Bananen oder Unterhosen. Wartesaal DDR. Und der Arbeitsprozess hieß ja auch warten. Das hieß auf Zulieferteile warten und weil wieder irgendwas nicht da war. Also ich kann mich erinnern, ich habe eine Zeit lang in einer Kleinstadt gewohnt und meine Kumpels haben alle im Traktorenwerk gearbeitet. Und in dem Traktorenwerk war es so, dass immer ein Teil fehlte. Also haben die ihren Traktor auf das Band geschoben, haben den so weit fertig gemacht, wie es nötig war. Und dann ist er vom Band gegangen und das eine Teil fehlte. Und damit sie eben nicht so die ganze Zeit nur Däumchen drehten, haben sie dann eben die Arbeitstherapie gemacht, wieder auseinandergenommen, wieder zusammengebaut und damit konnten die ganzen Wochen verbringen. Annette Gröschner, Jahrgang 64, ist eine von jenen jüngeren deutschen Autoren aus dem Osten, die die DDR und das, was danach kam, literarisch verarbeiten. Eines Tages sind wir aufgewacht und es hatte sich nichts verändert. Wir waren im Wartestand. Wir warteten seit unserer Geburt. Auf den Bus, auf ein Auto, auf ein Kind. Wir warteten auf eine Wohnung, einen Brief, auf eine Aufforderung, uns um 7 im Polizeipräsidium einzufinden. Einige warteten auf einen Zettel, der sie berechtigte, das Land auf Dauer zu verlassen. Also es war schon ein Problem, dass so viel Zeit dadurch vergangen ist, dass man eben sich mit Warten beschäftigt hat. Ja. Und es ist ja auch Lebenszeit gewesen. Gut, ich habe Glück gehabt, ich war erst 25, als die Wende kam, aber Leute, die 10 Jahre älter sind und ihr Leben verwartet hatten, für die war das schon bitterer. Andere warteten auf eine winzige Veränderung. Auf einen Bombenanschlag. Auf den Tod eines Generalsekretärs. Auf ein Westpaket. Auf ein Substantiv, das Liebe hieß, oder ein anderes Surrogat, das sie für Momente den Wartestand vergessen ließ. Mein Vater wartete auf die Zuteilung eines Stückes Kupfer, um damit seine Erfindung zu vollenden. Wir warteten auf ein gutes Buch, auf ein Studium, einen Vorwand, die Stadt zu wechseln. Wir warteten auf einen Pass, der nie ankam. Auf eine Freundin, die überm Warten gestorben war. Wir warteten, dass auch wir eines Tages sterben würden. Die Tage vergingen langsam darüber. Godot kam nicht um 9, nicht um 10, auch um 11 war er noch nicht da. Wir schlugen die Zeit mit Lesen tot. So beginnt der Debütroman von Annette Kröschner. Titel: Moskauer Eis. Es gibt ja diese zwei Arten von Warten. Das eine ist dieses ganz konkrete in der Schlange stehen und auf etwas warten. Und das zweite ist dieses permanente Gefühl, dass man auf etwas wartet, was nicht eintritt. Und in der DDR zu leben hieß ja, dass man zum Ende hin nicht mehr viele Möglichkeiten hatte. Man sah den Stillstand, man sah den absoluten gesellschaftlichen Stillstand und man sah sehr viele Leute weggehen und man hatte nur wenige Möglichkeiten, sich aus diesem Wartestand zu befreien. Das eine war, man stellte auch einen Ausreiseantrag und ging weg oder man hat sich in sein Schicksal reingegeben und gedacht, na gut, dann mache ich das jetzt und wer weiß, vielleicht kommt ja noch irgendwas. Oder man hat das Warten abgebrochen und sich umgebracht. Das waren so die Möglichkeiten. Mit uns warteten die Bäume, die wuchsen oder die Luft nicht vertrugen und ihre Blätter vorzeitig verloren. Mit uns warteten die Vögel, die im Herbst im Lande blieben, aber auch die Raubtiere in ihren Käfigen warteten, dass einer der Wärter das Tor öffnen würde. Mit uns warteten die Utopien, die Sessel und die Maschinen. Ein Stillstand in Raum und Zeit. Und das war der Stillstand überhaupt der Gesellschaft, dass es am Ende noch ein passives Warten war. Erstaunlicherweise hat dann wirklich ein kleines Steinchen gereicht, um diesen Wartestand plötzlich aufzuheben. Und das ist für mich immer noch wie so ein Wunder, ja? Dass eigentlich nichts passierte. Man nur redete, in der Küche saß und eigentlich davon redete, dass sich alles verändert. Es veränderte sich nichts und man wartete eigentlich darauf, dass irgendwas passiert. Ja. Und plötzlich passiert was. Plötzlich gingen die Uhren schneller. Der verzweifelte Versuch, der Zeitverwalter sie anzuhalten, scheiterte kläglich. Die Zeiger rasten fortan und zogen den Raum mit, der sich zunehmend erweiterte. Plötzlich war alles nach allen Seiten offen. Der gerade Weg von der Geburt zum Tod verzweigte sich. Es war, als hätte jemand einen Filmprojektor auf Schnelldurchlauf gestellt, als wäre die Erde aus ihrer Bahn geraten und würde sich schneller um die Sonne drehen. Der Macht fiel die Maske vom Gesicht. Ein Mosaik aus Sicherheiten, Zäunen und leichten Gewehren, Brieföffnern und großen Schlüsselbunden. Und es zeigte sich, was wir in unseren Witzen schon formuliert hatten, ohne es wirklich zu wissen. Unter den Masken saß ein Häufchen Elend. Wir hatten uns so wunderbar im Warten eingerichtet, ohne jemals einen Gedanken daran zu verschwenden, dass man etwas tun müsse. Irgendwann. Für viele war das ja, es ist ja fast nahtlos gewesen von den Schlangen, vom Schlangestehen. Gut, dann waren mal 14 euphorische Tage oder ein halbes euphorisches Jahr. Aber viele haben sich am Arbeitsamt wiedergefunden und haben eben weitergewartet. Warten jetzt auf Arbeit. Und da ist dann auch wieder was sehr Passives. Weil viele erwarten natürlich, dass sie auch eine Arbeit bekommen vom Arbeitsamt. Oder viele haben auch zu warten aufgehört und sitzen zu Hause und machen gar nichts mehr. Der Laoze zum Beispiel sagt, setze dich an den Fluss und warte, bis die Leiche deines Feindes vorüberschwimmt. Warten setzt Geduld voraussetzt auch. Ja, und ich bin eigentlich eher ein ungeduldiger Mensch. Mir geht vieles zu langsam. Nicht zuletzt der ökologische Umbau oder auch mein Geldkonto, das wächst viel zu langsam. Sagt Michel Bariswil. Er ist Ende 30, Schweizer, Sozialpsychologe, Buchautor und Vortragsreisender in Sachen Zeit. Auch er wehrt sich gegen eine Verherrlichung des Wartens in gewissen Zirkeln. So wie Gerd Achenbach. Er distanziert sich von esoterischer Weichspülerei. Dennoch plädiert er für mehr Gelassenheit. In seinem neuesten Buch geht es um innere Ruhe. In dem Augenblick, wo wir warten, man könnte sagen, wo nichts passiert, sind wir nicht abgelenkt. Und wo wir nicht abgelenkt und nicht zerstreut sind, da fallen wir auf uns selbst zurück. Und wenn wir auf uns selbst zurückfallen, dann merken wir plötzlich, dass dort, wo wir uns begegnen müssten, nur noch ein schwarzes Loch ist. Das ist zutiefst unangenehm. Weswegen der Mensch sozusagen von Zerstreuung zu Zerstreuung eilt und nichts so sehr vermeiden muss, als einen Augenblick der Ruhe. Denn wenn er in einem kleinen Moment zur Ruhe käme, stünde er vor diesem Nichts gewissermaßen. Achenbach gründete vor 20 Jahren die weltweit erste sogenannte philosophische Praxis. Er zitiert Heidegger, Krakauer und andere Denker, die alle den einen Gedanken wagten. Dass wir in einem ganz tiefen Sinne, ob willentlich oder unwillentlich, Wartende sind. Warum? Weil das, was uns heute allesamt religiös zutiefst beheimaten würde, irgendwie nicht da ist. Darum auch dieses Warten auf Godot als ein Stück, das sofort erkannt wurde, sehr schnell erkannt wurde, als eines, das unsere menschliche Situation in der Mitte des 20. Jahrhunderts, und immer noch ist es unsere Situation, genau kennzeichnet. Etwas wird erwartet, nicht jetzt irgendetwas, sondern sagen wir mal, das Entscheidende wird erwartet, aber man weiß noch nicht immer genau, was es ist. Insofern, glaube ich, sind wir alle in so einer Situation des Wartens im Tiefsten. Nun ist das aber gleichzeitig sehr bedrückend. Sehr bedrückend. Ja, und im Stau spürt man ja fast körperlich, wie die Zeit verrinnt. Ne? Und da kam mir plötzlich der Gedanke, wenn es jetzt wirklich keinen Gott gibt, dass diese Zeit ja auch noch völlig sinnlos da vor sich herfließt. Und dieser Gedanke, der erschien mir so trostlos, dass ich wirklich angefangen habe zu beten. Ganz naiv, wie man das so macht. Lieber Gott. Und was mich völlig überraschte, war, dass da plötzlich aus den Wolken eine Antwort kam. Eine Stimme. Eine Frauenstimme übrigens. Und diese Stimme sagte, the person you've called is temporarily not available. Wann merkt ein Mann, dass er auf einem stillgelegten Bahnhof sitzt und vergeblich seinen Zug erwartet? Kein Anzeichen findet sich, dass diese Station noch in Betrieb wäre. Und doch hat sich der müde Wanderer auf einer Bank niedergelassen, nachdem er den alten Abfall beiseite gekehrt und den Rucksack abgestreift hat. Er wartet gegen jede Wahrscheinlichkeit auf Ankunft und Halt seines Zuges. Es ist schwer, vielleicht unmöglich, in einem Wartesaal einzukehren, um seine erschöpften Beine auszuruhen und gegen den Raumsinn zu empfinden, dass hier kein Warten mehr belohnt wird. Er hat sich auf der harten Bank ausgestreckt und seinen Rucksack unter die Schläfe geschoben. Er schlummert im Großen und Ganzen des Bahnhofs ein. Seine tiefe Geduld, das allein herrschende Gefühl für die bevorstehende Heimfahrt, hat seine Sinne erfolgreich von jedem Detail abgelenkt, das ihm lästig, seiner Stimmung abträglich sein könnte. Botho Strauß, Wohnen, Dämmern, Lügen. Weihnachten 2000. Das Warten auf Rückrufe ist sinnlos. Das Manuskript muss Anfang Februar fertig sein. Doch die angefragten Gesprächspartner melden sich nicht. Niemand erreichbar. Zwischen den Jahren, wie es so schön heißt, geht gar nichts. Sinnloses Warten. Die Leute sind weg. Es wird eng. Die Luft kam nicht wieder. Dafür kam der Mann. Erst hat er gar nichts gesagt. Nur geguckt. Luft? Warte. Ich komm wieder. Eberhard Steeb war 11 Jahre lang beim SEK, dem Sondereinsatzkommando der Polizei. Das kann bedeuten, morgens um 4 Türen eintreten, schwer bewaffnete Kriminelle festnehmen oder Geiseln befreien. Aber oft bedeutet es auch warten. Ja, zu Wartezeiten kommt es grundsätzlich dann, wenn Verhandlungen stattfinden, wenn der Verhandlungsführer sagt, es besteht eine Chance, die Sache unblutig zu beenden. Das ist natürlich das vorrangige Ziel, ganz klar. Ohne Waffeneinsatz, ohne irgendwelche Anwendung von Gewalt. Aber das sind natürlich die Situationen, wo dann möglicherweise 3-4 Tage ins Land ziehen können. Der Bankräuber etwa. Er hat sich 3 Geiseln genommen und sich im Schalterraum verbarrikadiert. Die SEK-Männer müssen warten. Auf jene Sekundenbruchteile, die das Leben aller Beteiligten möglichst wenig gefährden. Man ist konzentriert, weil der Einsatz jetzt gleich nachher morgen übermorgen passieren kann. Man ist hochkonzentriert, man weiß, was einen erwarten kann, könnte. Man vertreibt sich die Zeit ja natürlich auch mit Schlafen, wenn man müde ist. Denn als SEK-Mann habe ich auch gelernt, jetzt aufzustehen und in den nächsten 60 Sekunden eine Tür einzutreten oder jemanden zu überwältigen oder hochkonzentriert meine Waffe zusammenzubauen oder zu laden oder wie auch immer. Das sind einfach Situationen, die sich auch aus Erfahrungswerten zusammensetzen. Das heißt, derjenige, der zum ersten Mal seinen Einsatz fährt, der wird sicherlich 5, 6, vielleicht auch 12 Stunden hoch angespannt in seiner Position oder auch im Fahrzeug sitzen und warten, während derjenige, der schon 10 Jahre Dienst beim SEK tut, nach 30 Minuten eingeschlafen ist, um sich so auf seinen Einsatz vorzubereiten. Das ist durchaus möglich. Also alle Situationen sind hier denkbar. Und ich denke, dass sich auch eine gewisse Gelassenheit einschleicht, die nichts damit zu tun hat, dass man nicht konzentriert ist, dass man nicht über den Einsatz nachdenkt. Aber man weiß auch, dass man als SEK-Mann irgendwo ein normaler Mensch ist, der seinen Schlaf braucht, der auch zwischendurch mal etwas essen und etwas trinken muss und der nicht ohne Einschränkungen 4 Tage hochkonzentriert mit Blickrichtung auf den Täter warten kann. Das ist nicht möglich. Ein Schwebezustand zwischen Nichtstun und dem entscheidenden Moment des Zugriffs, wie es in der Polizeisprache heißt. Ein lauerndes Warten. Also ein lauerndes Warten ist es insofern, als dass ich weiß, ich warte auf einen Einsatz. Ich warte einfach auf den Zugriff, auf einen Einsatz, den ich als SEK-Beamter mithelfen muss zu regulieren. Insofern, ja, eine lauernde Haltung, ganz sicher. Aber es ist nicht so, dass mir ständig der rechte Zeigefinger juckt, weil ich unbedingt abdrücken will oder abdrücken muss. Also lauern heißt nicht, dass man ständig mit verkrampften Händen seine Waffe umgriffen hat, sondern dass man sich einfach auch entspannt und so auf diesen Einsatz wartet. Jede Ungeduld, die Geiseldrama-Situation. Jede Ungeduld ist zu schnell, ist ein Fehler. Und jedes zu spät auch. Da paart sich Bereitschaft mit Geduld und warten können. Und diese Verfassung, die nennen wir auch Gefasstheit. Ich bin dann auf alles gefasst. Übrigens, die äußerste Form der Gefasstheit ist natürlich die des letzten, des ultimativen, des finalen Wartens. Man hat das wohl immer als ein Stück beglaubigter Lebenskönnerschaft gesehen, wenn jemand gefasst zu sterben verstand. Ich bin bereit, ist der Satz von Gefasstheit, der das, was kommt, nimmt. Aber dazu müsste ich mich selbst bereit gemacht haben. Und ich mache mich darauf bereit durch die Kunst des Wartens. Was wir Leben nennen, es ist der Wartesaal des Todes. Gustav Meyrink. Warten auf den Tod, auf das Weiterleben. Warten auf eine Absolution, die aber nie erteilt wurde. Warten in einer anderen Extremsituation. Manuel Schneider ist leidenschaftlicher Bergsteiger. Er hat mehrere Achttausender im Himalaya bestiegen. Man muss warten können, also natürlich muss man, wenn man am Berg mal ist, muss man warten können auf gute Verhältnisse, in der Regel eben auf gutes Wetter. Das ist dann natürlich nicht so, dass wenn das Wetter gut ist, dass man dann auch gleich loslegen kann, weil wenn es vorher schlecht war, dann hat es in der Höhe natürlich geschneit. Das heißt, die Lawinengefahr nimmt zu. Und es ist aber bei jeder Expedition so, dass man also mehrere Tage, manchmal auch eine ganze Woche, ja quasi im Winterschlaf sich im Basislager befindet, Tage, in denen nichts passiert außer das Essen und wo man so im Standby-Modus in seinem Zelt liegt, im Schlafsack eingemümmelt, ein bisschen Musik hört, ein bisschen liest und ja eigentlich mit sehr viel Zeitwohlstand umgeben ist und sehr viel Zeit hätte, was aber eben für manche dann auch zu viel ist, weil es so eine ganz unstrukturierte Zeit ist des Abwartens, die dann auch leicht zu so einem Lagerkoller und Ungeduld führt. Schneider arbeitet mit beim Projekt Ökologie der Zeit an der Evangelischen Akademie Tutzing und er ist wissenschaftlicher Geschäftsführer an der ökologisch ausgerichteten Schweißfurt-Stiftung. Mehrfach hat er erlebt, dass Achttausender mehr kriechend auf allen Vieren denn gehend erreicht werden. Denn auf dem Dach der Welt gilt paradoxerweise viel Wind, aber wenig Sauerstoff. Ja, man wird entsprechend langsamer. Also das Leben dort oben ist ein Leben in Zeitlupe. Je höher man kommt, desto langsamer wird man. Und das liegt eben nicht nur daran, dass das Bergsteigen ja an sich anstrengend ist und man mit der Zeit einfach ermüdet, sondern eben, dass auch mit jedem Meter Höhe die Sauerstoffbedingungen abnehmen. Der Bergsteiger braucht also im doppelten Sinne einen langen Atem. Nicht nur, dass die Luft so dünn ist, er muss auch warten können. Ein Warten, das changiert zwischen Aktivität und Passivität. Es gibt Phasen, also wo man sich leichter tut, wenn man eher demütig wartet, weil man eh nichts ändern kann. Dann gibt es aber auch die Phasen, und das ist das Schwierige, genau dieses Umschalten von dem einen Modus in den anderen. Also nämlich die Phasen, wo man den rechten Augenblick, die rechte Situation, Moment abpassen muss, um dann zu sagen, okay, jetzt versuche ich einen Gipfelgang oder versuche jetzt das nächste Lager aufzubauen. Also das ist die große Kunst, dass man nicht lethargisch wird, aber auch nicht immer mit so einer aufgestauten Aktionsdrang da im Basislager, wie so ein Löwe im Käfig herumläuft. In der Konsequenz bedeutet das, es kommt auf die richtige Balance an. Auf die Balance von Phasen der Schnelligkeit und solchen des Abwartens. Den Grund für die vielen Unfälle im Himalaya sieht er darin, dass Bergsteiger ihrem Körper in der Höhe nicht genug Zeit geben. Ein zu hohes Tempo als Todesursache. Wenn ich den Körper überfordere, das heißt zu schnell in eine große Höhe komme und der Körper noch nicht in der Lage ist, seinen ganzen Stoffwechsel auf diese veränderten Bedingungen anzupassen, dann führt es zu dieser Höhenkrankheit, die zum Lungenödem oder Höhenödem und damit auch zum Tod führen kann. Das ist ja eigentlich eine paradoxe Situation. Ich warte darauf, dass mein Körper endlich dort ankommt, wo ich mich ja dank seiner bereits befinde. Er hat mich ja an die Stelle oder an dieses Lager und an die Höhe schon gebracht. Aber so quasi auf Kredit. Er ist selber eigentlich noch nicht so weit, längere Zeit sich in dieser Höhe aufzuhalten. Und deswegen ist man bei der Besteigung dieser hohen Berge auch immer wieder gezwungen, die Höhe, die man mal erreicht hat, wieder zu verlassen. Und man sagt immer, möglichst hoch steigen am Tag und möglichst tief schlafen. Und umgekehrt gilt, wer zu lange wartet, zu langsam ist auf dem Dach der Welt, bringt sich ebenfalls in Gefahr. Auf 7300 Meter schlägt das Wetter um. In dieser Höhe ist es lebensgefährlich, auf bessere Bedingungen zu warten. Schneller Abstieg wäre angesagt. Wenn man da oben ist und sich so mit eben letzter Mühe hochgearbeitet hat, kann man sich irgendwie nicht vorstellen, dann nochmal die Kraft und die Energie aufzubringen, wieder alles von vorne, also wieder Lager 1, Lager 2, Lager 3, bis man dann so in dieser Gipfelregion ist. Das eben verleitet einen dazu, dort oben auszuharren. Und gerade auch diese Höhenkrankheit ist eine Krankheit, die dann auch sehr plötzlich ausbrechen kann. Und dann ist man in dieser großen Höhe und ist eigentlich nicht mehr aktionsfähig. Und auch wenn man mit Partner unterwegs ist, der kann einen aus der großen Höhe nicht mehr alleine runterbringen. Vielleicht ist das bewusste, wachsame Warten schlechthin das Warten auf das Kind. Die Wehen. Warten und Freude. Also sicher die Geburt unseres Sohnes. Das erste Kind. Da hat mir Warten Freude gemacht. Also ich war dann schon froh, als dann endlich mal losging. Aber das war eine sehr schöne Vorfreude. Das war schön, ja. Also beim zweiten Kind würde ich schon sagen, dass ich lange gewartet habe, dass es endlich soweit ist, beziehungsweise ab einem bestimmten Punkt habe ich darauf gewartet und habe den Zeitpunkt der Geburt viel eher hervorgedacht, als es dann wirklich war, und war also wirklich auch ziemlich genervt darüber, dass es so lange gedauert hat, auch über den Geburtstermin hinaus. Und da wurde es schon zur Quälerei. Das war ziemlich anstrengend. Aber ich hatte immer das Gefühl, es hört nie auf. Es kommt einfach nicht, das Kind. Und ich konnte mir manchmal überhaupt nicht vorstellen, dass das Leben irgendwann mit diesem Kind beginnt. Ich mache Eltern immer sehr viel Mut, und das tun alle Hebammen eigentlich, das Warten auszuhalten und zu ertragen und auch schön zu finden und dann auch die Entspannung zu spüren. So, jetzt ist der Tag der Geburt da, jetzt kann das Kind kommen und jetzt geht's los. Angelika Justen ist Hebamme und zugleich Vorsitzende des Landesverbandes der Hebammen in Nordrhein-Westfalen. Das Warten beginnt eigentlich erst so ein bisschen stressiger und heftiger zu werden, wenn der Termin bevorsteht. Das heißt also, ich würde mal sagen, 4 Wochen vor dem ausgerechneten Termin, beginnt das Warten dann intensiver zu werden. Der Geburtstermin wird regelrecht herbeigesehnt. Die Schwangerschaft wird anstrengend. Viele Frauen wollen diese Wartezeit abkürzen. Die Hebamme beobachtet, dass immer mehr Eltern die Haltung haben, wir haben alles im Griff, wir können alles minutiös planen, also auch in die Natur eingreifen. Das Warten hat natürlich Grenzen, das ist klar, wir wollen das Kind nicht gefährden. Aber wir sind, glaube ich, geduldigere Warter oder Wartende als Gynäkologen, also als männliche Geburtshelfer. Wir sind einfach eher bereit, den Frauen eben Mut zu machen, in Ruhe zu warten und sich noch zu beschäftigen mit sich selbst und noch schöne Dinge zu tun. Ja, ganz ruhig eben nach innen zu horchen, auch auf das Kind und auf sich. Schwierig wird die Warterei, wenn der ausgerechnete Termin überschritten ist. Dann wird es kritisch für die Frauen. Aber auch da plädiert Angelika Josten für Geduld. Erst am 8. oder 10. Tag nach dem ausgerechneten Termin wird es medizinisch problematisch. Wenn die Geburt selber nicht sich ankündigt, das heißt eine Wehenbereitschaft sich dann nicht ankündigt, dann wird natürlich ein Schubs gegeben. Zunächst ein sanfterer Schubs und dann ein etwas intensiverer Schubs. Und dann soll das Kind natürlich möglicherweise auch wirklich kommen, weil wir wissen, dass die Plazenta natürlich nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag dann auch bereit ist, mitzuarbeiten, das Kind zu versorgen. Dann kommt die Geburt. Wehen setzen ein. Manchmal geht es schnell. Andere Frauen müssen ausharren, 15, 20 Stunden oder mehr. In dem Augenblick, wo ich zu dem, was mir widerfährt, zum Widerfahren ist, in allergrößter Dimension zum Schicksal, ja, was kommt, dem Zufall, wenn ich zu dem sage, ich will es, wenn ich zu ihm Ja sage, das ist die Kunst des Ja-Sagens, dann bin ich nicht das Objekt, dann bin ich das Subjekt. Das wussten schon die Stoiker. Dass ich im guten Sinne zum Herr meines Lebens werde, indem ich zu den Widerfahrenissen Ja sage, das heißt, also das will. Dann höre ich auf, von Umständen herumgeschubst zu werden. Dann bin ich der Autor meiner eigenen Biografie. Das war Godot kommt gleich. Leben in der Warteschleife von Andreas Mein. Es sprachen Claudia Matschulla, Matthias Cognier, Philipp Scheppmann. Ton und Technik Karl-Heinz Stevens und Dagmar Schonda. Regie Susanne Krings. Redaktion Klaus Pilger. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2001.